Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. So, heute geht es um Entrümpeln nach und nach. Und jeder, der sich jetzt wundert, warum sich meine Stimme so klar und deutlich anhört, ich habe mir ein neues Mikrofon geholt und hoffe dadurch, noch eine bessere Qualität erzielen zu können. Ja, Entrümpeln nach und nach. Bislang habe ich bei meinem Podcast ja meistens mir einen Bereich vorgenommen und den komplett entrümpelt. Zum Beispiel das Bad, das ich für innerhalb von 3 Stunden ausgemistet habe, oder die Küche mit einem 7-Tages-Plan. Aber das ist nicht für jeden Menschen was. Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder möchte sich so viel Zeit nehmen und radikal einen Bereich ausmisten. Darum geht es heute um ein langsameres Ausmisten. Was aber dann am Ende hoffentlich denselben Effekt hat. Dass wir uns in unserer Wohnung rundum wohlfühlen, weil wir nur noch Sachen haben, die wir brauchen und die wir lieben und die wir kennen. Ich habe es die letzten Wochen immer wieder mitbekommen, dass Wegwerfen und einfach das Entfernen von Dingen aus unserem Leben, dass uns das unglaublich schwer fällt, zu sagen, dieses Teil brauche ich nicht mehr, das entferne ich jetzt, das schmeiße ich weg, sodass es nie wieder in mein Leben zurückkommt. Beim Kaufen ist es genau andersrum. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, ach, das Teil, will ich das wirklich oder belastet mich das dann irgendwann? Das Kaufen geht irgendwie immer ganz leicht und fällt uns überhaupt nicht mehr. Und da ist es ganz egal, ob wir das Teil brauchen oder nicht. Ja, und dann irgendwann, wenn wir zu viel gekauft haben, wird es eine Last. Und die Last ist da, wenn ich zum Beispiel gar nicht mehr weiß, was ich besitze. Es ist auch eine Last, wenn ich Dinge suchen muss. Und es ist eine Last, wenn ich Dinge in meinem Haus habe, die ich seit Jahren nicht gebraucht habe. Und wir müssen dann kapieren, dass wir durch das Wegwerfen viel dazu gewinnen. Wir müssen kapieren, dass Wegwerfen nichts Schlechtes ist. Dass das Wegwerfen uns hilft, glücklicher zu sein. Dann kommen natürlich immer wieder die Gedanken, das kann ich vielleicht irgendwann noch gebrauchen. Dann kann ich mich aber gleich fragen, erinnere ich mich überhaupt dann noch daran, dass ich es habe, wenn ich es denn gebrauche? Weil oft haben wir die Dinge vergessen und kaufen sie dann nochmal, obwohl wir sie haben, weil wir einfach zu viel haben. Zusätzlich können wir uns immer fragen, ob wir dieses Teil, was wir ausmisten möchten, aber vielleicht nochmal gebrauchen können, ob wir das nicht zur Not auch von jemand anderem ausleihen können. Ich habe einen Eske-Zauberstab und da war so ein Zwiebelschneider dabei. Und den habe ich immer aufgehoben, weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht muss ich ja mal viele Zwiebeln schneiden. Aber das war nie der Fall, weil wenn ich mal die Zwiebel schneiden muss, habe ich ja meinen Mann, der hat das dann von Hand geschnitten. Und ich habe jetzt nie einen Zwiebelsalat gemacht, wo ich so viele Zwiebeln gebraucht hätte, dass sich das gelohnt hätte. Und darum lag dieser Schneider dann 3 Jahre lang im Schrank rum und wurde nicht gebraucht. Jetzt ist er weg. Warum? Weil ich ihn erstens nicht brauche, keinen Platz für ihn habe und falls wirklich der ungewöhnliche Fall eintreten sollte, dass ich mal 5 Kilogramm Zwiebeln schneiden muss, dann kann ich den Zwiebelschneider immer noch von meiner Mutter zum Beispiel ausleihen. Was noch? Ich war mal in einem tollen Wald und da gab es so schöne Rinde und die Rinde habe ich dann gesammelt und habe gedacht, irgendwann kann ich mal einen Blumentopf damit verzieren. Also ich wollte dann so Blumentopf nehmen und die Rinde daran kleben. Das sieht bestimmt toll aus, habe ich gedacht. Und das habe ich aber jetzt in den 4 Jahren nicht gemacht, wo ich die Rinde habe. Und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich es wegschmeiße. Und damit fällt mir ein Druck ab. Ich hatte immer den Druck, ich muss es ja noch basteln. Und der Druck ist jetzt nicht mehr da. Der eine sagt, dann ist ja die Möglichkeit weg, das zu basteln. Aber wenn ich es 4 Jahre lang nicht mache, dann ist es doch mehr Druck als Möglichkeit. Und wenn ich jemals sowas ganz dringend wieder basteln möchte, hole ich mir einfach neue Rinde. Und ich glaube, man muss mal anfangen mit Wegwerfen, damit man mal das gute Gefühl erlebt, das sich einstellt, wenn man was wegwirft, wenn man diesen Druck weglässt und wenn man das dann fühlt, dass es was Gutes ist, dann sollte hoffentlich Wegwerfen auch was Selbstverständliches werden. Ja, wie geht denn das nach und nach Entrümpeln? Also wie gesagt, es geht darum, nicht einen Bereich auf einmal zu entrümpeln, sondern nach und nach ein, zwei, drei Teile zu entrümpeln. Erstens, wir brauchen eine Routine, also irgendeinen täglichen Zeitpunkt, an dem wir immer etwas entrümpeln. Der Zeitpunkt sollte immer der gleiche sein, damit wir uns erinnern. Also zum Beispiel vor dem Schlafengehen entrümpel ich einen Teil oder bevor wir um 20 Uhr den Fernseher einschalten oder bevor ich morgens zur Arbeit gehe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass direkt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass ich dann einen Teil entrümpel. Das zweite ist die Anzahl. Wie viele Dinge möchte ich entsorgen? Also ich fange erstmal klein an und entscheide mich für mindestens eins. Ich darf mehr entsorgen, muss aber nur eins entsorgen am Tag, wenn ich heimkomme. Drittens, die Erinnerung. Damit wir uns daran erinnern, brauchen wir eine Erinnerung. Wenn es dann eine Routine ist, erinnern wir uns selber, aber bis es zur Routine geworden ist, sollten wir uns eine Erinnerung einstellen. Irgendwas. Bei mir ist jetzt zum Beispiel im iPhone, da kann man einstellen, wenn ich nach Hause komme, erinnere mich bitte dran, dass ich ein Ding wegwerfen will. Und immer, wenn ich jetzt nach Hause komme, ploppt eine Nachricht in meinem iPhone auf und da steht dann drauf, mindestens ein Ding wegwerfen. Klar, wenn ich dann zwei-, dreimal am Tag nach Hause komme, steht es zwei-, dreimal dran, ist ja auch nicht das Schlechteste. Jetzt gibt es noch Punkt 4, muss aber nicht sein. Das sind einfach für Menschen wie mich, die gerne was abhaken. Und da kann man dann zum Beispiel eine Liste mit Tagen machen. Und immer wenn ich es an dem Tag dann geschafft habe, mache ich einen Haken dran. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir Outlook hergenommen, habe gesagt, bitte den laufenden Monat ausdrucken. Und dann sind die Tage so kleine Kästchen und da hake ich dann immer ab. Was kann man denn alles so ausmisten? Zum Beispiel Kleidung. Hier ist natürlich egal, ob ich eine Socke ausmiste, ein Kleid, das ich schon lange nicht mehr getragen habe, weil es vielleicht zu klein ist. Ich kann Küchenutensilien ausmisten, DVDs, CDs, Bücher oder auch mal Gebrauchsanleitungen von Geräten, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Fotos kann man ausmisten, Postkarten, Spiele, Schuhe. Und wenn ich nochmal kurz auf die Fotos eingehen darf, ich finde Fotos mistet man irgendwie nie aus. Also Fotos, keine Ahnung. Also ich kam da nie drauf, dass man Fotos ausmisten kann. Und als ich dann mal meine alte Fotobox oder meine zwei Fotoboxen hergenommen habe, habe ich mir gesagt, gut, ich miste jetzt aus. Alle Fotos, die was zeigen, an das ich mich nicht erinnere, kommen weg. Alle Fotos, auf denen, die mir kein gutes Gefühl machen. Vielleicht von einem Urlaub, der gar nicht toll war. All die kommen weg. Und ich habe meine zwei übervollen Fotoboxen auf eine reduziert. Und es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Also als ich damit fertig war, wusste ich, egal wann ich jetzt wieder in die Kiste reinschaue, da sind nur Fotos drin, die mir ein gutes Gefühl geben. Und das war schon irgendwie toll. Da wäre ich von selber, glaube ich, nie drauf gekommen, dass man Fotos ausmisten kann. Ich habe das jetzt schon 13 Mal gemacht, 13 Mal ausgemistet und hier ist mein Ergebnis. Ich habe Wunderkerzen, die Zahl 22 zeigen, ausgemistet. Ich bin ja bald 28, das heißt, sie sind jetzt mittlerweile 6 Jahre alt. Ich habe eine Geschenkschachtel ausgemistet, ein Buch, die schönsten Weisheiten des Lebens, Dekoartikel. So, jetzt ist was passiert. Jetzt habe ich den größten Podcaster-Fehler überhaupt gemacht. Ich habe meinen Flugmodus nicht eingestellt und dadurch kam jetzt eine WhatsApp-Nachricht und die Aufnahme hat es unterbrochen bzw. komplett abgebrochen und ich muss nochmal beginnen. Ich hoffe, die kriege ich wieder zusammengefriemelt. Ja, wo war ich? Dekoartikel Steckblume, Geschenkklammer Auto, Geschenkklammer. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber seit 10 Jahren habe ich das anscheinend. Einen chinesischen Schnaps, den wir nie trinken werden. Zwei leere Jägermeisterflaschen. Ein Kartenspielskat neu. Alte Hochzeitsdankeskarten. 4 Handtaschen, 2 3D-Brillen, Schaufel und Besen, weil wir hatten das irgendwie doppelt, eine Bürste und Kopfhörer. Das waren meine Ausmistsachen. Und was mich überrascht hat, das hat total Spaß gemacht. Also ich habe immer gedacht, ich wäre ein Mensch, der irgendwie alles auf einmal ausmisten muss und damit gar nicht klarkommt, irgendwie so nach und nach immer ein Teil. Aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht und es ging richtig gut voran, immer nur ein Teil auszumisten. Und ich glaube, das werde ich so weiterführen, bis alles ausgemistet ist. Dann höre ich auf. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Gedanken, okay, dann ist ausgemistet, aber was ist denn dann? Was habe ich denn bitte davon, dass ich Sachen wegschmeiße? Dann kannst du genießen, dass deine Schränke nicht bis Ultimo gefüllt sind und dass du weißt, was darin ist, dass du mit gutem Gewissen in deinen Kleiderschrank greifen kannst, weil dir alles passt. Mach's und du wirst merken, wie toll das ist. Du weißt einfach immer, was in deinen Schränken drin ist. Für mich ist es der größte Mehrwert, weil bevor ich ausgemistet habe, war irgendwie, die Schränke waren so undefinierbar. Irgendwie, da waren so Ordner drinnen, in die habe ich jahrelang nicht mehr reingeschaut. Wollte ich auch gar nicht. Und jetzt ist alles so klar. Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwas brauche, weiß ich ganz genau, wo ich das finde. Und das ist für mich ein riesiger Mehrwert. Und ich höre immer wieder von Leuten, die ausmisten oder mit denen ich auch zusammen ausmiste, wie geschockt die waren, dass sie gemerkt haben, wie viele Dinge sie sich schon neu gekauft haben, obwohl sie vorhanden waren. Und das wird jeder merken, der ein bisschen zu viel daheim hat, dass er Dinge findet, die er sich schon längst wieder neu gekauft hat, weil er sich nicht mehr daran erinnert hat. Und darum muss damit natürlich dann Schluss sein. Ich danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und natürlich viel Spaß beim Ausmisten.